Horowitz. Seiltanz eines Virtuosen. Eine Sendereihe in 26 Folgen. Von Jürgen Kesting. Vierundzwanzigste Folge. Der Meister, die Schüler und die Vorurteile. Friedrich Nietzsche und zeitgemäße Betrachtungen. Damit ein Ereignis Größe habe, muss zweierlei zusammenkommen. Der große Sinn derer, die es vollbringen, und der große Sinn derer, die es erleben. Am 27. April 1986, eine Woche nach seinem Konzert in Moskau, gab Horowitz sein zweites Recital in St. Petersburg, im Winterpalais, nach seiner Ansicht der schönste aller Konzertsäle. Das Programm war fast identisch. Nur spielte er statt Mozart-Sonate in C-Dur, Köchelverzeichnis 330, die Kreislerianer. In Moskau hatte er darauf verzichtet, weil das Werk nach seiner Ansicht für eine TV-Übertragung zu lang war. Robert Schumanns aus 8 balladesken Charakterstücken gebildetes Opus 16 stand auch in Hamburg, Berlin und London auf dem Programm. Die Rückkehr in die Städte, in denen seine Karriere 1926 begonnen hatte, war eine Reise in einen Ruhm, der vom Glanz eines Heiligenscheins überstrahlt wurde. Der Nervenkünstler, der früher unter Starkstrom gestanden hatte, bezauberte und verzauberte durch seine Poesie, durch ein Spiel der zarten Zwischentöne. Im klangüppigen Sonetto 104 del Petrarca, das ihn sein Leben lang begleitet hatte, hob er mehr als in seinen früheren Aufnahmen die sehnsüchtig schmachtenden Innenstimmen und die pathetischen Kontraste, Con Esaltazione und Languido Dolce Dolente hervor. Es ist eine Liebeselegie mit einem Leitmotiv, Pace non trovo, den Frieden habe ich nicht gefunden. Thank you. Franz Liszt, das Petrarca-Sonett 104, ein Mitschnitt aus dem Moskau-Konzert vom 20. April 1986. Eine Woche zuvor hatten sich die Bewunderer in Hamburg 24 Stunden vor Öffnung der Kasse angestellt, um Karten für das Konzert am 11. Mai zu bekommen. Die Preise waren exorbitant. Die Karten kosteten zwischen 100 und 420 Mark. Horowitz wurde ein Empfang wie einer königlichen Hoheit bereitet. Die Hansestadt hatte, wie Klaus Umbach im Spiegel schrieb, für den Spätheimkehrer gleichsam über die Toppen geflaggt. Er war Ehrengast bei diversen Festivitäten, beantwortete bei der obligatorischen Pressekonferenz alle Fragen, deren Antworten jedem aus dem Archiv hätten bekannt sein können, und erging sich wie ein drolliger Papagei in mimischen Slapsticks. Der Gang auf die Bühne wurde zum Weg in einen enthusiastischen Jubel. Entgegen den Konventionen verbeugte er sich nicht am Klavier, sondern ging erst an die Rampe, breitete lächelnd die Arme aus und zeigte dann mit schelmischer Geste auf den Steinway, als wolle er sagen, dass er die Ehre erst einmal verdienen müsse. Zu den Ehrungen gehörte auch das große Bundesverdienstkreuz mit Stern, das ihm von Hamburgs Bürgermeister Klaus von Donani umgehängt wurde. Das eine Woche später angesetzte Berliner Konzert hätte er beinahe abgesagt, aus Argwohn gegen die Akustik und aus Widerwillen gegen die Architektur der von Hans Scharoun entworfenen Philharmonie. Doch entdeckte er, dass die Akustik des kreisförmig um das Podium angelegten Konzertsaals viel besser war, als er erwartete. Selig über den enthusiastischen Beifall der Berliner erbot er sich, ein zweites Recital für jene zu geben, die das erste Konzert nicht hatten besuchen können, zum halben Kartenpreis. Auch die Mitglieder der Philharmoniker hatten um Karten gebeten. Sie bekamen, da das Haus binnen 3 Stunden ausverkauft war, ihre gewohnten Plätze auf dem Podium. Nach dem Recital bestürmten sie Horowitz, mit ihnen ein Konzert zu geben. Eine Rezension von Klaus Geitel fasst die von den meisten seiner Kritikerkollegen vermittelten Eindrücke zusammen. Die Zeit der Tastendonnerei, der Imponiereffekte, des fortwährend erkämpften Weltmeistertums sind vorbei. Jetzt resoniert Horowitz mit Klängen von ausgepichter Balance. Jetzt meditiert er am Flügel, gelassen und mitunter auch heiter, zumeist aber umwölkt von einer Altersmelancholie zarter musikalischer Einsicht. Nach den Konzerten in Hamburg, Berlin und London fasste Horowitz spontan den Entschluss, nach Tokio zu fahren, um sich nach den missglückten Konzerten von 1983 zu rehabilitieren. Dabei stand er nicht an, sich beim Publikum zu entschuldigen für die Enttäuschung, die er ihm bereitet hatte. Diesmal wurde er frenetisch umjubelt. Schon vor seiner Konzertreise, die bemerkenswerterweise fast 3 Monate gedauert hatte und ohne Störungen verlaufen war, hatte er im Februar und März mit der Arbeit an einer neuen Platte begonnen. Im Mittelpunkt sollten Werke von Franz Schubert stehen. Die Sonate in B-Dur, Deutschverzeichnis 960, mit deren Aufnahme Horowitz so unzufrieden war, dass er sie nicht freigab. Sie wurde erst posthum veröffentlicht. Sie werden sie am Ende dieser Sendung hören. Die Walzkaprice Nummer 6 aus den Soirées de Vienne, die er in Moskau spielte. Das Moment Musical F-Moll Opus 94 Nummer 3 und das Ständchen aus dem Schwanengesang in der Transkription von Liszt, das sie bislang 24 Mal als Vorspann dieser Sendereihe hören konnten. Nun zum ersten Mal der vollständige, vielstimmige Gesang, eine der schönsten Schubert-Bearbeitungen von Liszt. Zunächst trügerisch einfach, so werden die Stimmvorläufe immer vielfältiger, bis in der letzten Variation der Eindruck entsteht, dass der Pianist 3 Hände für die Stimmen und ihre Imitationen, für die Wechsel der Farbe und der Dynamik benötigt. Franz Schubert das Ständchen aus dem Schwanengesang in der Bearbeitung von Franz Liszt. Die Kantabilität des Spiels, die Unabhängigkeit der Stimmführung und die zarten dynamischen Abstufungen veranlassten Harold C. Schoenberg dazu, von einer der bedeutendsten Einspielungen Horwitz zu sprechen. Hingegen ist die Aufnahme des Moment Musical in F-Moll seltsam kokett und manieristisch preziös. In der dreimonatigen Sommerpause des Jahres 1986 begann Horowitz, seinen Nachlass zu ordnen. Angeregt durch seinen Produzenten Thomas Frost vermachte er seine Noten, die privaten Mitschnitte seiner Konzerte, seine Bücher, Briefe und Zeitungsausschnitte der Yale University. In deren Woolsey Hall hatte er oft und besonders gern vor Studenten gespielt. Daneben plante er neue Platten. Bemüht, vor dem Wind seiner neuen Erfolge zu segeln, hatte die Deutsche Grammophon-Gesellschaft Horowitz um eine Konzertaufnahme gebeten. Die Firma hatte das Estor-Konzert von Liszt ins Gespräch gebracht und phänomenale Verkaufszahlen versprochen. Horowitz war skeptisch, ob er genügend Bravura für dieses Virtuosenkonzert würde aufbringen können. David Dubal sagte, um Rat gebeten, das Liszt-Konzert sei ein Werk für einen jungen Mann. Unweigerlich würde er dem Vergleich mit den besten Aufnahmen, darunter der seines Schülers Baron Janis, ausgesetzt werden. Weiter sagte Dubal, wenn Sie das erste Konzert von Liszt wählen, werden Sie mit dieser Entscheidung nicht glücklich. Es wird eine ermüdende Arbeit werden. Alle Oktaven sauber zu treffen, wird viele Takes erfordern. Sie sollten ein Konzert des Komponisten spielen, mit dem Sie derzeit am intensivsten beschäftigt sind. Sie sollten ein Mozart-Konzert aufnehmen. Sie können aus einer mit Meisterwerken gefüllten Schatztruhe auswählen. Bevor es zur Aufnahme von Mozarts Konzert in A-Dur, Köchelverzeichnis 488, kam, gab er am 6. Oktober 1986 erneut ein Konzert im Weißen Haus, auf Einladung von Ronald Reagan, der ihn mit der Medal of Freedom ausgezeichnet hatte. Unter den Gästen fanden sich Zubin Mehta, Itzhak Perlman, Isaac Stern, Yo-Yo Ma und die Sopranistin Beverly Sills. Während der Laudatio, die Präsident Reagan auf dem Pianisten hielt, rutschte seine Frau Nancy mit ihrem Stuhl zurück, bis sie von dem tischhohen Podium ins Parkett stürzte. Als der Präsident sah, dass ihr nichts geschehen war, sagte er lachend, »Honey, ich hab dir doch gesagt, dass du das nur tun solltest, sofern man mir den Beifall versagen würde.« Noch Tage später sagte Horowitz, er sei überzeugt gewesen, dass Nancy Reagan erschossen worden sei und die nächste Kugel ihm gelten würde. Zwei Wochen nach dem Konzert im Weißen Haus spielte er in Boston zwei weitere Werke von Mozart, das Rondo in D-Dur, Köchelverzeichnis 485, und das Adagio in H-Moll, Köchelverzeichnis 540. Beide waren neu in seinem Repertoire. Das Adagio hat den Charakter eines inständig sehnsuchtsvollen, traurigen Monologs. Horowitz spielte es mit scharfen Forte-Piano-Kontrasten, die expressiven Seufzer der pochenden Sechzehntel betonend. Ein düster, melancholisches Traumstück von unbezwinglich schmerzlicher Schönheit. Thank you. Wolfgang Amadeus Mozarts Adagio H-Moll, Köchelverzeichnis 540. Horowitz hat diese unter Tränen lächelnde Musik in allen weiteren Konzerten des Jahres 1986 gespielt, auch in seinem letzten Konzert in den USA, das er am 14. Dezember 1986 in der Metropolitan Opera gab. Die Aufnahme des Mozart-Konzerts A-Dur, Köchelverzeichnis 488, mit dem Orchester der Mailänder Scala unter Carlo Maria Giolini hat ihn, wie aus seinen Gesprächen mit David Dubal hervorgeht, monatelang beschäftigt. Während der Diskussionen ging er ans Klavier und spielte Passagen vor, besonders den zweiten Satz, der nach seiner Ansicht von fast allen Pianisten zu langsam gespielt wird. Zwar trägt er die Vortragsbezeichnung Adagio, doch erfordere der Siciliano-Rhythmus ein fließendes Tempo. Besonders schwer teilt er sich damit, eine geeignete Kadenz zu finden. Auf Dubals Vorschlag, er möge selber eine Kadenz schreiben, wollte er nicht eingehen. Zum einen entspreche es nicht seinem Stil, in der Manier Mozarts zu schreiben, zum zweiten würden sich die Kritiker ein Fest daraus machten, ihn zu schlachten. Dubal erinnerte sich daran, dass Ferruccio Busoni eine Kadenz für das Ado-Konzert geschrieben hatte. Er versprach, umgehend die Noten zu beschaffen. Nachdem er Horowitz eine Fotokopie gebracht hatte, erlebte er voller Staunen, dass Horowitz die zwar kurze, aber intrikate Kadenz prima vista mit makelloser Sicherheit spielte. Er selbst hatte sich, wie er in seinem Buch bekennt, stundenlang mit ihr abmühen müssen. Horowitz' erste Studioaufnahme eines Konzerts nach mehr als drei Jahrzehnten war Anlass für eine hektische PR-Inszenierung. Zunächst hatte er es abgelehnt, Gäste ins Studio zu lassen. Doch als die ersten Aufnahmesitzungen im Mailänder Abanella-Studio, einem alten Kino von gespenstischer Hässlichkeit, gut verlaufen waren, hatte Horowitz dem Drängen seiner Firma nachgegeben. Über Nacht wurde ein Fernsehteam von New York nach Mailand geholt. Aus Italien, Frankreich, England und Deutschland fanden sich Kritiker ein. Die Aufnahmesitzung geriet zur Show, zum Werbefilm mit Horowitz als Selbstdarsteller. Jeder Schritt aus der Garderobe wurde gefilmt, jedes Feixen und jede Grimasse, jeder lustvoll vollgriffige Akkord beim Einspielen. Während er im Kontrollraum die Bänder abhörte, fragte sein Produzent Thomas Frost die Journalisten: »Gentlemen, der Maestro würde gern wissen, was Sie denken. Die Reaktion seiner Hörer ist dem Maestro sehr wichtig. Haben Sie den Eindruck, dass er sich zu große Freiheiten nimmt?« Verblüfft verlegenes Schweigen, dann vorsichtig ausweichende Antworten. Man sei schließlich nicht gekommen, um einen Mozart-Spezialisten zu hören, sondern das Ungewöhnliche. Später, beim Pressegespräch, sagte Horowitz mokant über die Kritiker, dass sie doch nichts anderes zu bieten hätten als »just another opinion«. Die Aufnahme ist kontrovers beurteilt worden. Die Abstimmung zwischen Pianist und Orchester, von den raschen Tempi im Kopf wie im Finalsatz überfordert, ist alles andere als perfekt. Auf Kritik stießen, wie zu erwarten, Eigenwilligkeiten des Pianisten. Die wuchtig akzentuierten Bassakkorde, die dynamischen Kontrastierungen in Wiederholungsteilen, etliche Akzentversetzungen und Umbetonungen. Aber wie betörend stimmt Horowitz das im Siciliano-Tempo genommene Adagio an. Wie sublim ziert er die Coda dieses Satzes aus. Wie singend spielt er die Laufpassagen, wie glühend im Kopfsatz die kurze Kadenz von Busoni. Sie hören Mozarts Klavierkonzert in A-Dur, Köchelverzeichnis 488. Allegro, Adagio, Allegro, Assai. Thank you. Thank you. Thank you. Als der ungarische Pianist Andras Schiff die Aufnahme hörte, sagte er, ich war verblüfft über seine Interpretation von Mozarts Alba-Konzert. Es gab nichts, worin ich mit ihm hätte übereinstimmen können, aber der Magnetismus seines Spiels ist überwältigend. Mit diesem Urteil zu einem kurzen Exkurs über die Mechanismen der Meinungsbildung, auch bei Musikern. Wie erklärt es sich, dass Andras Schiff einerseits auf Distanz zu Horowitz ging, andererseits der Bewunderungspflicht Genüge tat? Horowitz hatte stets großen Wert auf die Begegnung und die Auseinandersetzung mit jüngeren Kollegen gelegt. Nichts war ihm wichtiger als ein junges Publikum. Viele Programme, die er in der Carnegie Hall spielte, hatte er zuvor vor Studenten erprobt. Auch in Moskau hatte er die Probe vor seinem offiziellen Konzert vor Studenten gespielt. Und wenn ihm, dem hypochondrischen Egozentriker, die Arbeit als Pädagoge wesensfremd war, so hatte er sich doch mehrfach um besondere Talente gekümmert. Ein Grund für ihn war, dass ihm das Musizieren, das er allenorts hören musste, wesensfremd war und ihn langweilte. Wie man an das Spiel heranging, konnte mir nicht gefallen. Alles war trocken, pedantisch, metronomhaft und uninteressant. Ich vermisste den Stil, die große Manier der bedeutenden Pianisten, Geiger oder Sänger der Vergangenheit. Sein erster Schüler war anno 1944 der 16-jährige Baron Janis gewesen, den er unter dem 15-jährigen Lorin Mazel das zweite Klavierkonzert von Rachmaninow hatte spielen hören. Er nahm ihn unter seine Fittiche. Auch wenn Horowitz sich an die Maxime von Liszt hielt, nur Ideen zu geben oder Vorschläge zu unterbreiten, so fiel es Janis, wie er später sagte, sehr schwer, Baron Janis zu werden und nicht Baron Horowitz. Hingegen verstand es Gary Graffman, der als 24-Jähriger mit Horowitz zu arbeiten begann, seine Eigenständigkeit zu wahren. Horowitz' Arbeit mit einigen anderen jungen Pianisten, Coleman Bloomfield, Alexander Fiorillo und Ronaldo Torini, trug hingegen wenig Früchte. Mitte der 80er Jahre war David Dubal bemüht, den Kontakt zwischen Horowitz und Studenten der Juilliard School herzustellen und junge Pianisten bei Horowitz einzuführen. Der Maestro reagierte zögerlich. Sein Argwohn bekam Nahrung, als er in einem Magazin ein Interview mit Ivo Pogorelic las. Der überhebliche Jugoslawe, der im Gespräch mit Journalisten sein Überlegenheitskomplex herauskehrte, hatte erklärt, Horowitz spiele zwar ein paar Scarlatti-Sonaten recht gut, sei aber ansonsten ein unseriöser Pianist. Arthur Rubinstein hatte er gar als Dilettanten abgetan. Mit seiner Arroganz und seiner Folie de Grandeur spielte sich der blasierte Jungstar leichter in die Schlagzeilen als mit den schwierigsten Stücken. Umso verständlicher, dass Horowitz bei der Begegnung mit Studenten und jungen Kollegen Distanz wahrte und Wert darauf legte, dass sein Name und sein Ruhm nicht instrumentalisiert wurden. Der erste, den er in seinen Elfenbeinturm ließ, war Murray Pariah. Dieser war fast 40 Jahre alt und sehr erfolgreich, litt aber unter dem Gefühl zu stagnieren. Später sagte Pariah in einem Interview, Horowitz habe ihm die romantische und virtuose Literatur erschlossen. Liszts spanische Rhapsodie, César Francks Präludium, Choral und Fuge und die Hauptwerke von Chopin. Bemerkenswert ein Satz Pariahs. Es ist ein Märchen, dass Horowitz mit nichts anderem beschäftigt war als mit der Technik. Horowitz hasste das mechanische Spiel. Früher war Liszt für mich nicht anziehend gewesen, diese zur Schaustellung war mir fremd. Aber Horowitz zeigte mir, dass Liszt auch musikalisch sein konnte. Pariah brauche, so befand Horowitz, mehr Werf, mehr Risikomut und mehr Farben und machte ihn mit jenem Liszt bekannt, der zum einen der große Erkunder des Klangs, zum anderen der Meister intimer Miniaturen war. Thank you. Franz Liszt, Konstellation Nummer 4 und 5 aus dem 6 Stücke umfassenden Zyklus, dessen Thema die irdische und himmlische Liebe war. Die Aufnahmen stammen aus Konzerten in der Carnegie Hall, die Horowitz für sich hatte mitschneiden lassen. Sie wurden erst 1992 mit Zustimmung seiner Frau Wanda veröffentlicht. Murray Pariahs Kommentar über Liszt ist ein Offenbarungseid, zu erklären nur durch gedankenlose Anpassung an die Vorurteile des seriös sich gerierenden Zeitgeschmacks. Opfer solcher Vorurteile waren Komponisten wie Tschaikowski, Sibelius und Rachmaninow, waren der verzierte Gesang wie die instrumentale Virtuosität. Immerhin, Pariah sollte später erklären, ich kann gar nicht deutlich genug zum Ausdruck bringen, was Horowitz für mein Spiel getan hat. Wie tief und fest solche Vorurteile sitzen, verrät die erste Begegnung von Horowitz und Andras Schiff. Horowitz hatte den ungarischen Pianisten zuerst in London bei einem Konzert gehört, dann im Radio. Er war außerordentlich beeindruckt und so hatte er David Dubal gebeten, eine Begegnung herbeizuführen. Ausgerechnet in einem Interview, das Dubal mit Schiff geführt hatte, entdeckte Horowitz einen Kommentar des Ungarn, der gegen Pianisten wie Hoffmann und Horowitz die gängigen Vorurteile aufmarschieren ließ. Ich bewundere, was sie instrumental vermögen. Sie haben großartige Ideen und sie produzieren pianistische Effekte und Farben, dass einem die Haare zu Berge stehen. Sie sind große Instrumentalisten, aber keine großen Musiker, weil der Komponist für sie sekundär ist. Das Publikum sagt, dass es zu Horowitz geht und der Komponist steht im Schatten. Wenn ich in ein Konzert gehe, will ich eine Aufführung eines Mozart-Konzertes oder eine Chopin-Sonate hören. Horowitz war erbost über diese frömmelnde Unwahrheit, mit der Künstler in Interviews ihr Image als demütige Diener der Kunst zu pflegen versuchen. Und er war entsetzt über die Unterstellung, dass es ihm nicht um den Komponisten gehe. Zwar gelang es Dubal, Andras Schiff bei Horowitz einzuführen, doch blieb es bei einer einmaligen Begegnung und von Seiten Schiffs dem Austausch diplomatischer Höflichkeiten. Horowitz aber zürnte über die Unhöflichkeit seines Gastes, der es nicht für nötig befand, sich für die Einladung mit ein paar Zeilen zu bedanken. In Fragen der Etikette war er streng, auch hinsichtlich der Kleiderhöflichkeit. Er sah es als selbstverständlich an, dass seine Gäste korrekt gekleidet waren und Herren immer eine Krawatte zu tragen hatten. Sein letztes vollständiges Konzert in den USA gab Horowitz am 14. Dezember 1986 in der Metropolitan Opera. Tags darauf überraschte er mit einer Surprise Appearance in der Carnegie Hall. Er spielte Chopins Astor Polonaise Opus 53 und den Walzer Opus 64 Nummer 2, den Abschiedswalzer. Am 24. und 31. Mai 1987 gab er 2 Recitals in Amsterdam und Wien, am 7. und am 21. Juni seine beiden letzten Konzerte in Berlin und Hamburg, in denen er ebenfalls die Astor Polonaise, die Heroische, spielte. Gleichsam als Erinnerung an seine einstigen Furiosi. Es waren schmerzliche Erinnerungen, die ihn veranlassten, sich noch einmal mit Schuberts Sonate in B-Dur, Deutschverzeichnis 960, zu beschäftigen. Die heftigen Kritiken nach der Aufführung in der Carnegie Hall anno 1953 waren ein Auslöser für seine 12-jährige Konzertpause gewesen. Bei der neuen Aufnahme, entstanden im Februar und März 1986, verweigerte er die Freigabe. Er habe sie, wie Harold C. Schoenberg schreibt, als wirr empfunden. Und mit der posthumen Veröffentlichung sei Horowitz, so Schoenberg, ein schlechter Dienst erwiesen worden. Anders als in seiner ersten Aufnahme scheute er im Studio nicht die himmlischen Längen Schuberts. Er wiederholt, nach heftig und wild dramatisierten akkordischen Übergangstakten, die aus einer anderen Welt zu kommen scheinen, die Exposition des Kopfsatzes. Horowitz spielt diese Takte, die Alfred Brendel für überflüssig erklärte und auszulassen pflegte, mit bestürzender Heftigkeit. Dass er selber mit der Aufführung nicht zufrieden war, ist wohl aus Skrupeln gegenüber einer allzu klavierhaften Darstellung mit zu großen, bohrenden und überdeutlichen Detailaffektationen zu begreifen. Gegenüber jenen Akzentuierungen, Temporückungen, klanglichen Schattierungen, etwa vor dem Seitensatz des Molto Moderato, preziösen Akzentversetzungen, etwa im Trio-Teil des dritten Satzes. Es ist gut denkbar, dass Horowitz nach den vernichtenden Kritiken über die Aufführung von 1953 kein weiteres Schubert-Debakel erleben wollte. Zum Abschluss die Aufnahme der Sonate B-Dur, Deutsch 960. Die Satzbezeichnungen Molto Moderato, Andante Sostenuto, Scherzo, Allegro Vivace con Delicatezza, Allegro ma non troppo. Thank you. Thank you.